Ich will nur, dass du tanzt zu diesem Lied. Ich will nur, dass du glücklich bist, Marie. Ich will nur, dass du tanzt zu diesem Beat. Ich will nur, dass du glücklich bist, Marie. Auf Seite 12, dort steht mein Horoskop. Heute treffe ich sie bei Neonlicht und Stroboskop. Bin nicht der Typ, der so auf Disco steht, aber heute mach ich das, was mir Frau Rogers rät. Geh ich rein in dieses Etablissement, direkt vor mir, und da wusste ich schon, wie stell ich mich jetzt bloß am besten vor. Es ist so laut hier und ich schreie ins Ohr. Ich will nur, dass du tanzt zu diesem Lied. Ich will nur, dass du glücklich bist, Marie. Menschenmassen regeln sich um mich. Steig über Scherben und ich suche nur dich. Ich kann nichts erkennen, in meinen Augen brennt der Rauch wie eine Marienerscheinung. Doch du plötzlich auf, deine Haare fliegen im Kreis. Du hast die Augen zu, ich brauch keinen Beweis mehr. Die Richtige bist du. Genau, ich will dich tanzen sehen. Marie, mein Mädchen, du bist wunderschön. Ich will nur, dass du tanzt zu diesem Lied. Ich will nur, dass du glücklich bist, Marie. Ich will nur, dass du tanzt zu diesem Beat. Ich will nur, dass du glücklich bist, Marie. Ich will nur, dass du tanzt zu diesem Lied. Ich will nur, dass du glücklich bist, Marie. Ich will nur, dass du tanzt zu diesem Beat. Flower Power und betrunkener Humor. Die ganze Zeit renn ich dir nach und jetzt klebst du mir am Ohr. Du nimmst meine Hand, willst endlich mit mir tanzen gehen. Doch Marie, es tut mir leid, ich kann kaum noch stehen. Ich will nur, dass du tanzt zu diesem Lied. Ich will nur, dass du glücklich bist, Marie. Ich will nur, dass du tanzt zu diesem Beat. Ich will nur, dass du glücklich bist.